Halloween. Und in deiner Bude ist ein Geist. Echt jetzt wirklich. Es ist Halloween. Und in deiner Bude ist seit einem Jahr jede Nacht etwas zu hören. Ja, woher weißt du das? Es ist ein Geist, ein Gespenst, das vom letzten Halloween nicht wieder weggegangen ist. Denn es fühlt sich sehr wohl bei dir. WTF! Es macht knarrende Geräusche in deiner Bude. Es ist nicht das Holz, das hier arbeitet bei den nächtlichen Temperaturen. Nein, es ist bei dir. Und wenn du nachts auf das Klo musst, frag dich doch mal, warum die Türen zufallen. Ja. Es ist das Gespenst, das durch die Luft schwebt und dabei einen Windstoß hinterlässt. Das Gespenst ist so schnell, dass der Luftzug die Türen zuknallt und in deinen Nacken pustet. Das ganze Jahr nur bei dir zu Hause.